Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ala sohbet Allah dem Herrn der Welten, ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya'i ve imamil muttaqin. Allah Segen und Heil und Barmherzigkeit sein auf dem edelsten aller Propheten und dem Führer aller Gottesfürchtigen Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Brüder und Schwestern, in ziemlich genau einer Woche werden wir erfahren, für wen Allah Azza wa Jal dieses Jahr die Erfüllung einer Säule der Religion gut geschrieben hat. Und wir werden erfahren, wer es genießen darf, die Barmherzigkeit Allahs in Arafat erfahren zu dürfen. Und wir werden erfahren, wer, für wen Allah subhanahu wa ta'ala, insha'Allahu ta'ala, seine Sünden vergeben hat, die vergangenen Sünden alle vergeben hat. In genau einer Woche, insha'Allahu ta'ala, werden unsere Pilgergeschwister in Arafat sein, am 9. Dhul-Hijjah, und sie werden dort Allah subhanahu wa ta'ala anbeten und sie werden ihn bitten um die guten Dinge des Diesseits und des Jenseits. Meine lieben Geschwister, wir möchten diejenigen unter uns trösten, die nicht diese Errungenschaft yani ergattern werden. Wir möchten diejenigen Menschen trösten, die dorthin gehen wollten, es aber nicht geschafft haben, und trösten sie mit den Worten, dass wir den Pilgern insha'Allahu ta'ala in manchen Dingen nachmachen werden an diesen Tagen. Wir befinden uns, liebe Geschwister, jetzt gerade in diesen Momenten zu einem Tag, der zu den besten Tagen des Jahres überhaupt gehört. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat bei diesen Tagen, bei den ersten 10 Tagen von Dhul-Hijjah geschworen. Allah sagte, وَالْفَجْرْ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Das heißt, er schwört bei Al-Fajr, bei der Morgendämmerung, und bei den ersten 10 Tagen. Und dieser Schwur verbirgt gewaltige Belohnung und gewaltige Taten, die von uns verlangt werden. Deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen, dass diese 10 Tage die wertvollsten Tage überhaupt sind und dass die Taten an diesen Tagen so wertvoll sind wie an keinem anderen Tag. Und deswegen sagte Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu, deswegen achtet darauf, dass ihr an diesen Tagen besonders viel Alhamdulillah, la ilaha illallah und Allahu Akbar sprecht, weil das zu den guten Taten gehört. Zu den guten Taten gehört natürlich auch das häufige Beten, das Lesen des Koran, das Fasten. All diese guten Taten gehören zu den guten Taten und deswegen ist man angespornt, häufig Gutes umzusetzen. Was ebenfalls in diesen 10 Tagen geschieht, meine lieben Geschwister, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns ja angeordnet hat, zu opfern für jeden, der dazu imstande ist. So sagte er, wer die Möglichkeit hat zu opfern und trotzdem nicht opfert, ein Udhiya opfert, der soll unseren Gebetsplatz nicht nähern. Denn der sowas macht, der macht das entweder, weil er die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht umsetzen will oder weil er geizig ist oder was auch immer oder faul ist. Und diese Sache ist eine Art auszudrücken, dass man diese Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht liebt. Und deswegen, liebe Geschwister, versuchen wir das insha'Allahu ta'ala auf beste Art und Weise umzusetzen. Und wir machen dadurch den meisten Pilgerern, nämlich diejenigen, die Qiran-Hajj machen und Tamattu-Hajj machen, machen wir ihnen nach insha'Allah. Und zweifellos, dass du selbst opferst mit deinen eigenen beiden Händen, ist besser und gesegneter und vollkommener und eher eine Nachahmung des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als jemanden damit zu beauftragen, sei es im Inland als auch im Ausland. Manche Leute beauftragen andere damit sie natürlich wenig Arbeit haben, aber dann wird dir viel Belohnung entgehen. Denn je weniger Lasten du hast, je weniger anstrengend es ist für dich, desto weniger fällt auch für dich die Belohnung zweifellos aus. Deswegen, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, du verwehrst dir selbst das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Und du verwehrst dir selbst auch das Essen von deinem Opfertier, wenn du das im Ausland irgendwo machst. Und da kommen manche Leute und sagen, Ausland ist besser und da gibt es Not und dringend. Und als wäre unser einer vor einem Schneideweg, entweder im Inland oder im Ausland, als könnte er nicht im Inland und gleichzeitig auch im Ausland machen. Meine lieben Geschwister, die Sunna umzusetzen an der Stelle, wo du bist, das ist Vollkommenheit und das ist die Nachahmung der Sunna. Wenn du nachher anderen Leuten helfen willst, kannst du spenden, kannst du ein zweites Tier opfern und für Allah subhanahu wa ta'ala den Segen dadurch erbitten. Ebenso, wenn du andere beauftragst, kann es sein, dass sie zu früh opfern vor dem Gebet, vor deinem Gebet, denn es geht ja um dein Gebet und du es verrichtest. Und ganz wichtig, Allah Azza wa Jal hat diese Adahi, diese Udhiyatiere als eine Sha'ira bezeichnet. Sha'ira, liebe Geschwister, ist ein Erkennungsmerkmal dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Woran erkennt man sie? Indem sie ihre Religion umsetzen. Und ein Erkennungsmerkmal ist, dass sie einmal im Jahr dieses Ritual durchführen. Und wenn jemand einfach sagt, ich mache das nicht, ich mache das im Ausland, dann setzt er dieses Ritual, diese Sha'ira, nicht mehr um. Und seine Familie vergisst das und seine Kinder lernen das gar nicht erst kennen. Und sie wissen nicht, was es bedeutet, ein Opfer zu schlachten. Und sie wissen auch nicht, was es bedeutet, richtig Eid zu feiern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es selbst umgesetzt. Aisha sagte, radiallahu anha, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach einem männlichen Schaf, einem Bock, mit Hörnern verlangte, der schwarze Beine, ein schwarzes Gesicht und einen schwarzen Bauch hat. Als man ihn ihm brachte, sagte er, O Aisha, reiche mir das Messer. Danach sagte er, schärfe es mit einem Stein. Sie tat es, dann nahm er es und den Bock legte es auf die Seite, opferte es und sprach im Namen Allahs, O Allah, nimm von Muhammad, seiner Familie und seiner Gemeinde an. Hiernach opferte er es, sallallahu alaihi wasallam. Ebenso achtet darauf, für jeden von uns, der ein Schaf schlachten möchte, dass es ein Jahr alt sein muss. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das so angeordnet. Es sei denn, es fällt uns schwer und der Schäfer hat nicht genug Schafe, dann darf man auch ein Schaf schlachten, das jünger ist, aber es muss mindestens 6 Monate erfüllt haben. Ebenso achtet man darauf, dass dieses Tier nicht unvollkommen ist, keine Mängel hat, das heißt nicht krank ist, nicht ein gebrochenes Bein hat, kein blindes Tier ist und so weiter und so fort. Man achtet auf diese Dinge, damit das Opfer von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, denn jeder Mangel, der den Preis dieses Tieres deutlich beeinträchtigt, ist ein Mangel, der zur Ungültigkeit des Opfers führt. Und was aber kein Mangel ist, sind die kastrierten Böcke. Die kastrierten Böcke, das ist kein Mangel. Im Gegenteil, die Experten sagen, dass das Fleisch dadurch sogar besser wird als bei den anderen Tieren. Das wäre ein Mangel, das nicht zur Unvollkommenheit beiträgt. Ebenso eine weitere Angelegenheit, verzeiht die Schnelle, aber wir möchten darauf hinweisen, inshallah ta'ala, und werden inshallah nächste Woche auch noch auf ein paar Sachen hinweisen, ist, liebe Geschwister, der Takbir in diesen Tagen. Wir befinden uns in diesen 10 Tagen und da ist es gesetzlich, dass man das Allahu Akbar so häufig spricht, wie man kann. Zu jeder Zeit des Tages, bei Tag, bei Nacht, vor den Gebeten, nach den Gebeten. Es gibt keine spezielle Zeit. Zu jeder Zeit im Tag, in diesen 10 Tagen, spricht man dieses Allahu Akbar. Und am besten man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Das gehört zu den besten Taten, weil es zum Gedenken Allahs Azza wa Jal gehört. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, also bei Imam al-Tirmidhi rahimahullah, er sagte, wer eine Sunna, meiner Sunna wiederbelebt, nachdem sie ausgerottet worden ist, nachdem sie ausgestorben ist, der wird die Belohnung bekommen von jedem, der nach dieser Sunna handelt. Von jedem, der nach dieser Sunna handelt, ohne dass von ihren Belohnungen irgendetwas verringert wird. Das heißt, von den Leuten, die die Sunna nachgemacht haben. Deswegen, liebe Geschwister, muntere ich mich und euch dazu auf. Die letzte Angelegenheit, die auch, inshallah ta'ala, heute erwähnt werden muss, ist, dass genau in einer Woche, inshallah, der Arafat-Tag ist, an einem Freitag. Und das ist der 9. Dhul-Hijjah. Und dieser Freitag, Arafat-Tag, ist es Sunnah, an diesem Tag zu fasten. Und die Belohnung ist gewaltig. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fasten am Tag von Arafat, da erhoffe ich bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir dadurch die Sünden des vergangenen Jahres und die Sünden des kommenden Jahres vergibt. Dass Allah mir die Sünden des vergangenen, das heißt alle Sünden, die ich gemacht habe seit einem Jahr, und dass er mir alle Sünden vergeben wird, die ich im folgenden Jahr noch machen werde, obwohl ich so noch nicht getan habe. Was für eine gewaltige Belohnung, liebe Geschwister, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte. Am kommenden Freitag, das authentische Brief in Sahih Imam Muslim. Und am besten und vollkommensten natürlich, wenn man auch den Donnerstag hinzufügt, aufgrund anderer Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Das heißt, am Donnerstag, aber besonders den Freitag, soll man unbedingt, inshallah ta'ala, fasten. Am Samstag darf man natürlich nicht fasten, denn der Samstag ist der Eid-Tag. Und inshallah ta'ala werden wir das Eid-Gebet am Samstag gegen 8 Uhr inshallah ta'ala morgens verrichten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, diesen Tagen zu fasten und auch an diesen Tagen den Takbir häufig zu sprechen, denn er ist derjenige, der so imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam.